aus, ist genug. Wir haben genug jetzt gespielt, wir haben uns vergnügt, ja. Wir haben doch viel jetzt erlebt. Richtig. Gut gemacht. Gut gemacht. Fantastisch gemacht. Jungs, ihr wart wie Rappers. Ja. Ihr seid nicht hier bezahlte Rappers oder Basketballspieler, die was in Amerika Millionen verdienen. Mehr wie Fußballspieler. Ja, aber haben wir nicht den Spaß gehabt? Deswegen lieben sie auch Jungs, wir brauchen kein Geld. Wir brauchen Fröhlichkeit. Ja. Wir wollen spielen miteinander. Ja. Wir wollen Spaß haben. Richtig. Wollen wir nicht wieder an unser Auto werfen? Ja. Rapper war genug gewesen? Ja.